Dieter Dehn, auch in dieser Stunde geht es weiter. Jetzt Musik aus Russland, Zivat. У тебя столько блестящих медалей, у меня за столько лет не было жизни. Золото дураков мы так искали, а смысл? У меня есть небо, у тебя самолеты, я б с тобой взлетела, но кто ты? Может, я кажусь смелой, бесстрашной лишь мои мысли. Что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги, береги. Все, что хочешь от жизни, бери и беги, береги. Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги, береги. Все, что хочешь от жизни, бери и беги, береги. Две педали, а я вообще выбирать не умею. Мы бесподобные, каждый в своем проявлении. У меня есть волны, у тебя пароходы. Хочешь знак от жизни? Так вот он. Я хочу просто дернуть вслед за тобой без всякой цели. Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги, береги. Все, что хочешь от жизни, бери и беги, береги. Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги, береги. Все, что хочешь от жизни, бери и беги. Wo wir einmal bei der Russenpropaganda sind, das war Zivat mit einem aktuellen Hit aus Russland und das ist Oleg Gasmanov zusammen mit Alexander Marshall von vor einem Jahr, Mama Rodina. Не была она гламурною дивой, да и с родословной не очень, и не думала, как быть ей счастливой, работала днем и ночью. Занималась всем сразу и нами, поднимала на саботусов юных, как могла кормила и одевала, последнее отдавала. Мы капризничали, но своротили, а она всегда нас думать учила. Иногда дарила джинсы и жвачку, только нам хотелось больше и много. А мы думали, она ошибалась, про нее заговорили обидно. А она в глаза нам молча смотрела и, вздохнув, потом ушла насовсем. Родина, мама моя родина, моя советская родина, моя мама, прости,

боюсь, что потерял тебя за краем света, за краем света. Солнце шагнуло через форточки, любовь вишневой косточкой пустить по ветру, пустить по ветру вдаль. Моя Мишель, aus Italien, aber ein Hit in Russland. The Colors, Italo Disco und Italo Disco danach. Alternative music. dem Marabu-Schallarchiv. Would you make it all right? Would you make it all right? Make it that much better. Make it that much better. I wanted you to. Kenya Grace davor, Ray, Valerie Dore und Eiffel 65 aus Italien, wie die Colors mit dem Titel Italo Disco in Russland ein sehr großer Erfolg und russische Sachen, die auch in Russland erfolgreich sind, Moya Michel, Oleg Gasmanov und in die Stunde ging es mit Zivert, jetzt geht's weiter mit Dieter Dehm. Radio Maro. Das Weiche Wasser war mein Lied, was ich für die Friedensbewegung 81 geschrieben habe. Dann später bat mich Willy Brandt, für den ich die Ehre hatte, ein paar Lieder, auch ein paar Liedertexte, das stimmt, aber auch ein paar Reden schreiben zu dürfen. Das Lied für die 125-Jahr-Feier der SPD, Jahresfeier der SPD, nochmal umzuschreiben, das habe ich dann getan. Und Willy Brandt hat es dann auch gesprochen. Das war der Deal auf einer Schallplatte, das Weiche Wasser bricht den Stein. Heinz-Rudolf Kunze hat es gesungen. Albert Mangelsdorf, der große Jazz-Posaunist, der auch verstorben ist, hat dann dazu die Posaune geblasen und Senta Berger und Götz George haben den Text auch nochmal auf dieser Schallplatte gelesen und Hans-Werner Henze hat noch eine Variation dazu gesetzt und dann ist das weiche Wasser in mehreren Versionen halt gekommen. Alle Versionen habe ich, die mir bekannt sind, habe ich auch geschrieben. Das weiche Wasser bricht den Stein. Die Rüstung sitzt am Tisch der Welt und Kinder, die vor Hunger schreien. Für Waffen fließt das große Geld. Doch weiches Wasser bricht den Stein. Wir sind die stärkste der Parteien. Und sind wir schwach und sind wir klein, wir wollen wie das Wasser sein. Das weiche Wasser bricht den Stein. Sag bloß keiner, nicht mit mir, Mensch, komm und schaff dein großes Ich mit rein bei unserem Wir. Klar, unser Weg ist elendweit, noch ältere Bilder fallen mir ein, nur in Bewegung mit der Zeit siegt jedes Wasser über Stein. Es reißt die schwersten Mauern ein, und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein, das weiche Wasser, das weiche Wasser, das weiche Wasser bricht den Stein. Bella Ciao, das ist ein Roman von mir, da entsteht das Lied Bella Ciao, ein Partisanenkampf in einer großen Liebe. Und Jahr 43, Kampf gegen Mussolini und Hitler. Und ich habe eine deutsche eigene Übersetzung gemacht, die ein bisschen weniger bekannt ist als die Übersetzung, die wir früher bei den Falken oder die auch die FDJ früher gesungen hat, wo mehr das Liebeslied betont wird. Und das ist dann auch mit, gemeinsam mit Konstantin Wecker auf dieser CD, der auch das dann italienisch singt. Hier in den Bergen, heute komm ich zu euch. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Was kein Kommando und kein Befehl kann, ich werd heute Partisan. Was kein Kommando und kein Befehl kann, ich werd heute Partisan. Am Dorfplatz mal tot herumlieg. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Dann sagt der Priester statt langer Predigt, nie mehr Faschismus, nie mehr Krieg. Dann sagt der Priester statt langer Predigt, nie mehr Faschismus, nie mehr Krieg. Nur noch den Kuss hier, kommt einer nach mir. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Dem wünsch ich Zeiten, wo man so eine wie dich nicht mehr verlassen muss. Dem wünsch ich Zeiten, wo man so eine wie dich nicht mehr verlassen muss. Was wollen wir trinken, habe ich schon vorhin schon gesagt. Das wird ja heute auf jedem Fußballplatz und fast bei vielen Partys auch gesungen. Ist auf der CD die 100 rattenschärfsten Partyhits drauf. Trotzdem ist es entstanden gegen die Nazis im Jahre 79 bei Rock gegen Rechts. Und es hat ja auch die Zeile, erst müssen wir streiten, keiner weiß wie lange, ja für ein Leben ohne Zwang. Da merkt man so ein bisschen, dass das eben auch einen politischen Zusammenhang hat, also auf die Arbeiterlieder-CD draufgehört, denn ich glaube, das Lied wird von sehr vielen Arbeitern auch gesungen. Das ist statistisch jedenfalls nicht von Namen zu weisen. Was wollen wir trinken, sieben Tage lang? Was wollen wir trinken, so ein Durst? Was wollen wir trinken, sieben Tage lang? Was wollen wir trinken, so ein Durst? Es wird genug für alle sein. Wir trinken das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Jetzt wollen wir schaffen, 7 Tage lang. Jetzt wollen wir schaffen, komm was an. Jetzt wollen wir schaffen, 7 Tage lang. Jetzt wollen wir schaffen, komm was an. Und das wird keine Lackerei. Wir schaffen zusammen, 7 Tage lang. Wir schaffen zusammen, nicht allein. Und das wird keine Lackerei. Wir schaffen zusammen, 7 Tage lang. Wir schaffen zusammen, nicht allein. Erst müssen wir streiten, keiner weiß wie lang. Ja, für ein Leben ohne Zwang. Erst müssen wir streiten, keiner weiß wie lang. Ja, für ein Leben ohne Zwang. Dann klingt der Frust uns nicht mehr klein. Wir kommen zusammen, keiner bleibt allein. Wir kämpfen zusammen, nicht allein. Dann klingt der Frust uns nicht mehr klein. Wir kommen zusammen, keiner bleibt allein. Wir kämpfen zusammen, nicht allein. Ein echtes Arbeiterlied ist die Internationale, aber ich habe es auf dieser CD wie ein Chanson gesungen. Weil es ist jetzt nicht die Zeit, als großes Arbeiterstandbild die Faust zu recken und wir sind irgendwelche heldenhaften Gesänge zu schmettern, sondern es muss klein und verhalten gesungen werden, damit es wirkt. Es kann später wieder kämpferischer gesungen werden. Ich habe es jedenfalls als Chanson gesungen. Damit kommt aber die ganze Schönheit des Textes. Die ganze Überlegung, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun. Also auch die Volksvertreter retten uns nicht, ob sie Sarah Wagenknecht heißen oder wie auch immer. Selbst das geht nur, wenn wir es selber tun. Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Hungern zwingt. Das Recht wie Glut im Krater Herde nun mit Macht zum Durchbruch dringt. Reinen Tisch macht mit dem Bedrängen, Herr der Sklaven, wache auf. Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger, alles zu werden, strömt zuhauf. Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, müssen wir schon selber. Leeres Wort des armen Rechte, leeres Wort der reichen Pflicht. Unmündig nennt man uns und Knechte, ertragt die Schmach nun länger nicht. Völker, hört die Signale auf zum letzten. Internationale erkämpft das Menschenrecht. Völker, hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. in Stadt und Land, ihr Arbeitsleute, seien wir die stärkste der Parteien. Die Müßiggänger schiebt's beiseite, diese Welt muss unser sein. Unser Blut sei nicht mehr der Raben und der mächtigen Geierfraß. Erst wenn wir sie vertrieben haben, dann scheint die Sonne nicht mehr auf uns. Völker, hört die Signale, auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Völker, hört die Signale, auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Das fast vorletzte Lied ist We Shall Overcome, auch wieder von Pete Seeger, auch ein Arbeiterlied aus der Friedensbewegung, aber doch auch von vielen, vielen klassenbewussten Arbeitern gesungen. Ich habe das mit Hartmut König aufgenommen, dem damaligen stellvertretenden Kulturminister der DDR, mit dem ich heute noch befreundet bin. Der singt da dann auch mit. This land is your land, this land is my land. Dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We walk hand in Someday, oh, dear. Dann ein Lied, das ich mit Dieter Hallervorden gemacht habe, das er auch, glaube ich, mit 4 Millionen Klicks gekriegt hat. Das habe ich für ihn geschrieben, das habe ich alleine gesungen, das haben wir zusammen gesungen. Da ist es eine Version, die wir zusammen singen. Das heißt Corona, Corona, Corona. Du bist jetzt für alles der Grund. Also jede Scheiße, die passiert und die Ampelregierung macht, wurde ja eine Zeit lang mit Corona begründet. Darauf haben wir uns in diesem Lied bezogen. Es gibt es übrigens auch als Video, als tolles Video mit Hallervorden. Ein Virus mehrt sich mit sehr kleinen Tröpfchen. Ein Nazi mehrt sich mit sehr kleinen Köpfchen. Ein Reichsbürger mit uralten Zöpfchen. Doch alle mehrt eine Politik, die schlecht erklärt. Erst gab es keine Masken und der Zeitung gab Spahn als Dauergrund an Kostenmeidung. Drum lag in Peking unsere Schutzbekleidung. Erst Ostern, dann bracht Spahn die mit der Bahn. Bei Tönnies ewig Schweinskram inhalieren. Jetzt fliegen Leiharbeiter vor die Türen. Die Schweine schieben's gerne auf die Viren. Schuld ist Covid, nicht der Profit. Corona, Corona, Corona, du bist jetzt für alles der Grund. Corona, Corona, Corona, nur wenige machst du gesund. Amazon schenkt dem Geld, der Söder gibt den Held, der Freigeist verfällt, wohin trudelt die Welt? Der Trump schreit, die Chinesen sind's gewesen. Doch würde man ruckzuck davon genesen. Das Virus sei nicht lang mehr auf der Welt, weil was aus China kommt, nicht lange hält. Die Klappenquants kriegen Kurzarbeit der Spende, kassieren dazu Milliarden Dividende. Jeff Bezos, Google, Facebook, alle strahlen. Bloß keine Steuern, keine Löhne zahlen. In Pleite gehen jetzt kleine Unternehmer. Der Lockdown war genau für sie der Lähmer. Dem Großkonzern macht das die Welt bequemer, weil der, was pleite ist, dann später frisst. Corona, Corona, Corona, du bist jetzt für alles der Grund. Corona, Corona, Corona, nur wenige machst du gesund. Amazon schwimmt im Geld, nun gibt der Laschet den Held. Der Freigeist verfällt, wohin trudelt die Welt? Wie sollen Leute denn auf Abstand gehen, wenn sie in überfüllter U-Bahn stehen, auf engem Wohnraum ihre Runden drehen? Vielleicht denkt ihr vom Gesetze geben mal, wie kleine Leute leben. Bleist Sternbühnen das Theater machen. Die Infektion kommt ja vom lauten Lachen. Wer keine Lobby hat, fällt mit den Schwachen. Und Kabarett macht jetzt das Kabinett. Doch gerade hat das Virus sich erschossen. Sein Abschiedsbrief klang traurig und verdrossen. Dass Söder sich durch mich das Kanzleramt holt. Verzeiht ihr Leute, das hab ich nicht gewollt. Corona, Corona, Corona, du bist jetzt für alles der Grund. Corona, Corona, Corona, nur wenige machst du gesund. Amazon schwimmt im Geld und Söder ist wieder der Held. Der freie Geist verfällt, wohin trudelt die Welt? Wir wollen mal wieder streiken und nicht nur Freiheit leiten. Uns zwingt doch so ein Vieh auf Dauer nicht in die Knie. Und der letzte Song ist der vorhin schon beschriebene Song Ich sah nur sie oder die Streik-Amazone oder die Streikführerin. Das ist mein kommerziellstes Lied auf dieser CD. Das bitte ich besonders häufig zu spielen bei dir auf Marabu Radio, weil es, wie gesagt, glaube ich, eine sehr schöne Melodie hat, die ich gemeinsam mit dem Matthias Müller aus Thüringen, der die Band Emma in Bleicherode ja gegründet hat und leitet, geschrieben habe. Und das ist, glaube ich, ein sehr einprägsamer Refrain, sehr kommerziell. Und es ist eine Ballade, eben von einem Typen, der sich vernarrt in die Titten einer Streikführerin. Und die sieht, dass der immer auf ihre Titten starrt und wird scheißwütend und sagt, so, du gehst jetzt zur Strafe vor die Tür und bringst den Bullen den Streuselkuchen, den die Bürgermeisterin für uns gebacken hat, für die Streiks bei Amazon, für die Streikenden bei Amazon. Und du bietest den Bullen unseren Streuselkuchen an und erklärst ihnen gleich, die sollen bloß nicht unseren Streik behindern, weil wenn unser Lohn nicht steigt, dann steigt der Lohn von den Bullen auch nicht. Und solche Geschichten erfährt man in dem Lied, aber immer durch die Brille dieses Sexisten, der Streikführerin, die ja völlig verliebt ist, dann eben immer da auf die Bluse guckt und dann am Ende, wenn er so seine ganze Arbeit gemacht hat und hat auf Instagram die Profitsituation von Jeff Bezos und die ganze Gewinnsituation von Amazon beschrieben und dass die einen Tarifvertrag brauchen und alles hat er gemacht, was sie von ihm verlangt hat. Und dann guckt er so sie an und dann sagt, siehste, so ein Arsch bist du doch gar nicht. Und damit wird eine neue Episode aufgeschlagen. Das heißt, wir können alle hoffen, dass die zwei doch zusammenkommen, obwohl er so ein Sexist war, aber sich ja im Streik dann wieder rehabilitiert. Hey, make Amazon pay. Hey, make Amazon pay. Hey, make Amazon pay. Ich sage sie, hab sie einfach so anstarren gewusst. Ihr Lausbubengesicht, dummerweise auch die Brust. Ich war hin und weg, sah nur weg und hin. Das war's unsere Streikführerin hier bei Amazon. So tough, aber wow. Was für eine süße Frau. Alle Zeitungen schreiben, sie wäre eine Streikverführerin. Den Konzern in Abgrund treiben, bis wir die Verlierer sind. Mehr Urlaub und mehr Lohn wäre der Tod von Amazon. Sie ruft Streiken, dem Jeff Bezos Zähne zeigen. Ich häng an ihrem Mund, da fährt sie mich an. Lass das jetzt, mir so aufs T-Shirt zu starren. Aber ich sah nur sie, so mutig und so zart. Ich wollte nicht mehr ihr Bodyguard. Sie sagt, Mann, schau ich dich so an. Doch ich sah nur sie. Sie ruft, holst ne Sarah schnell mal vom Fernsehstudio ab und fahr sie zu den Streikposten. Die machen langsam schlapp, sagt den Bullen am Tor. Wir streiken auch für sie, denn wenn wir hier verlieren, steigt auch ihr Gehalt nie. Der Chef lässt uns tagelang schon schikanieren. Die Marokkaner schafft er zum Streikbuch zu verführen. Verdi schickt einen Dolmetscher, um denen zu erklären, dass unser Streik auch für sie gut wäre. Aber ich sah nur sie, so mutig und so zart. Ich wollte nicht mehr ihr Bodyguard. Sie sagt, Mann, starr mich nicht so an. Ich sah nur sie, so mutig und so zart. Ich wollte nicht mehr ihr Bodyguard. Sie sagt, Mann, starr mich nicht so an. Doch ich sah nur sie. Sie sagt mir, schieb zu den Kollegen auf dem Leiterwagen den Zoni-Streuselkuchen der Gemeindepfarrei. Die Sahne hat die Bürgermeisterin selbst geschlagen. Und hör jetzt auf mit der Scheiß-Angafferei. Die Belegschaft ist es, die den Supergewinn schafft. Wird endlich Zeit für mehr Respekt vor der Arbeitskraft. Aber ich sah nur sie, so mutig und so zart. Ich wollte nicht mehr ihr Bodyguard. Sie sagt, Mann, starr mich nicht so an. Ich sah nur sie, so mutig und so zart. Ich wollte nicht mehr ihr Bodyguard. Sie sagt, Mann, starr mich nicht so an. Doch ich sah nur sie. Ich häng an ihrem Mund, bloß kein Blick mehr Richtung Brüste. Sie gibt, als ob sie's wüsste, ne Liste, was ich posten müsste. Pro Krisenjahr kriegt Bezos 30 Milliarden, aber wir können unsere Miete nicht zahlen. Der kriegt 7 Millionen pro Stunde, die er pennt. Und wir streiken grad mal für ganze 80 Cent. Setzt du das jetzt auf Instagram und dann starrst du mich vielleicht für einen Moment nicht so an. Ich schäme mich so, ich tu, was sie befahl. Da zwinkert sie mir zu, so ein Arsch wüsste gar nicht mal. Aber ich sah nur sie, so mutig und so zart. Ich wollte nicht mehr ihr Bodyguard. Sie sagt, Mann, starr mich nicht so an. Ich sah nur sie, so mutig und so zart. Ich wollte nicht mehr ihr Bodyguard. Sie sagt, Mann, starr mich nicht so an. Doch ich sah nur sie. Hinter dem Rausgeber mit was Witzigen Paula, CK und Arthur von Infrarot Medien Propaganda Style. Propaganda Style. Agenda Style. Punkt um 8 beginnt das Spiel direkt aus deiner Glotze. Sie halten dich für infantil, erzählen eine Menge Rotze. Sie hassen Russen, lieben Krieg und stacheln auf zum Hetzen. Doch ich mach da nicht mit. Was ist bloß los mit dir? Verstehst du nicht, was sie da machen? Komm, ich sag es dir. Sie kontrollieren die Gedanken. Eins und eins macht vier. Dafür kannst du dem Fernsehen danken. Ich verrate es dir. Ja, ich verrate es dir. Sie tun alles, um dich zu blenden. Erzählen viel, hey, viel zu viel, hey. Stell das Ding ab und denke selber. Sag einfach nein, hey. Nein, nein, hey. Nein. Propaganda Style. Oh. Agenda Style. Bop, bop, bop, bop, bop. Propaganda Style. Oh. Agenda Style. Bop, bop, bop, bop, bop. Propaganda Style. Hey. Glück im Medien. Bop. Propaganda Style. Hey, Glück im Medien. Klimawandel, Klimakleber sollen dich verwirren. Und wenn du da ganz anders denkst, kannst du dich da nur irren. Die GEZ und ihre Schergen wissen, was sie tun. Sie lügen kack, kack, kack, kreis. Hast du's verstanden jetzt? Sie wollen dich manipulieren, denn wenn du anders tickst, wirst du es sicher schnell kapieren. Was denkst du, wer das denkt? Wer will denn Angst und Krieg und Viren? Ich verrate es dir. Ja, ich verrate es dir. Sie tun alles, um dich zu blenden. Erzählen viel, hey, viel zu viel, hey. Stell das Ding ab und denke selber. Sag einfach nein, hey. Nein, nein, hey. Propaganda Style. Oh. Agenda Style. Bop, bop, bop, bop, bop. Propaganda Style. Oh. Agenda Style. Bop, bop, bop, bop, bop. Propaganda Style. Hey. Glück im Medien. Bop, bop, bop, bop, bop. Propaganda Style. Hey. Glück im Medien. Bop. Freie Medien, wir schauen in das Dunkle rein. Freie Medien, komm schau auch du bei uns vorbei. Freie Medien, Pressefreiheit, das muss schon sein. Freie Medien, freie Medien.